Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Pilger aus dem Bistum Essen, wir haben uns hier in St. Peter versammelt, in der Mutterkirche der katholischen Christenheit, und wir stehen an einer wichtigen Stelle, nämlich über dem Grab des heiligen Petrus und in der Nähe des lebenden Petrus, des Papstes. Sie sind nach Rom gekommen, um diese Stadt kennenzulernen. Rom hat viele Gesichter. Rom ist wie eine Frucht. Sie hat viele Schalen, die man abblättern muss, um an den Kern zu kommen. Das alte Rom und das moderne Rom, das Rom der stillen Plätze und das Rom des Verkehrs, das Rom der Touristik und das Rom der Pilger. Blättern Sie alles ab, stoßen Sie auf den Kern vor, auf unser Rom, auf dieses Rom, wo Petrus gekreuzigt und begraben wurde. Dieses Rom gibt der Kirche Sicherheit und unserem Glauben Festigkeit. Zu allen Zeiten stand der Wind dem Schifflein Petri entgegen. Vor allem in unseren Tagen wird dieses Schiff der Kirche im steifen Gegenwind hin und her gerüttelt. Aber im Vertrauen auf den Herrn werden wir das Ziel erreichen. Wer glaubt, zittert nicht. Dieses Wort des Konzilspapstes Johannes des 23. ermutigt und gibt Zuversicht. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie sich aufgemacht haben, die Kirche hier in ihrem Zentrum zu erleben, die Glaubenssicherheit, die notwendig ist, die Fahrt im schwankenden Schifflein Petri ohne Zittern und Zagen zu überstehen. Sie gehören zu den vielen, die sich freiwillig die Aufgabe gestellt haben, unsere Gottesdienste schön und würdig zu gestalten. Sie opfern dafür viel Zeit und Kraft. Sorgen Sie dafür, dass aus Ihrem Gesang stets die Glaubenszuversicht mitklingt, dass Sie davon der zuhörenden Gemeinde vermitteln. Ich wünsche Ihnen, die Sie hier im Rom der Pilger, am Ort des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus, Ihren Glauben stärken, damit Sie ihn in Ihren Gemeinden noch überzeugender als bisher leben können. Du bist Petrus, der Fels. Auf diesen Felsen haben auch wir gebaut.